Muschkin, ein kleines, unscheinbares Gewölbe im engen, abgelegenen Seitengästchen bewohnend, handelte nur mit zweierlei Artikeln, deren Vortrefflichkeit allgemein bekannt war und ihm reiche Kundschaft erhielt. Echter astrachanischer, großkörniger Kaviar bildete im Winter den Hauptbestandteil seines Lagers. Feiner, mild duftender, nie aufs Schiff gekommener schwarzer Tee sicherte ihm das ganze Jahr hindurch gute Einnahmen. Außerdem betrieb er, nur nebenbei, ein ziemlich belebtes Geldwechselgeschäftchen im Kleinen, wobei es vielleicht nicht immer ganz ehrlich zuging, was er jedoch mit der schlauen List seines durchtriebenen Bartrussen, der er war, vortrefflich zu verdecken wusste. Sein Gewölbe ging natürlich auf die Gasse hinaus. Es war nicht viel besser als ein trockener Keller, aber so dunkel und düster, dass man zwei Schritte vor der Eingangstüre fast keinen Gegenstand mehr zu erkennen vermochte, als eine verhangene Glastüre, die im Hintergrunde nach einem Seitenstübchen führte, welches sein Wohn- und Schlafgemach vorstellte. Dieses hatte nur ein mit starken eisernen Stäben vergittertes Fenster und ging auf einen kleinen schmutzigen Hofraum hinaus, wo sich ein kleiner Wagenschuppen und Stallung für ein Pferd befanden. Dies war der einzige Luxus, den sich dieser sonst knauserige alte Mann vergönnte. Man sah ihn an jedem Sonnenfeiertage, wo der Laden geschlossen blieb, spazieren fahren. Immer allein, er hatte weder Weib noch Kind. Bei diesem trat Simeon also ein. Auf einem Fasse, neben dem halb angelegten, schwer mit Eisen beschlagenen Türflügel, lag ein bräunlich-gelber Kater, von solch enormer Größe, dass Singwalds eleganter Diener ihn für einen mäßigen Leoparden hielt und ängstlich zurückfuhr. Lachend bewegte sich Muschkin aus der finsteren Tiefe des Gewölbes in die Vorhalle und leistete Bürgschaft für die Unschädlichkeit seines Katerchens, welches kein Mensch zu fürchten habe, der nicht eine Maus oder Ratte sei. Er zog sehr sorgsam Erkundigungen ein, für wen der Tee verlangt werde, verbeugte sich bei Nennung des Namens Singwald ehrerbietig, wünschte dem Boten Glück, Mitglied eines solchen Hauses geworden zu sein, suchte aus den mit chinesischen Hieroglyphen gezierten Pfundschachteln bedächtig eine ganz besonders bunte heraus und empfahl sich der Gnade und ferneren Gunst der Dame. »So ganz allein leben Sie hier, Papinka?« fragte Simeon, dessen Blicke neugierig in die dunklen Räume drangen. »Ganz allein, mit dem da«, erwiderte Muschkin auf den Kater deutend, worauf er sich zurückzog. »Das ist gewiss ein höllisch reicher Geizhals«, murmelte Simeon, und ging, die chinesische Teebüchse als Fangball behandelnd, lustig davon. Eben wollte er in seines Herrenhaustor einbiegen, als ein unscheinbar gekleideter Mensch hinter ihm herrief, »Darf ich bitten? Auf ein Wort?« Und ehe er noch eine Silbe entgegnet hatte, stand er selber schon neben ihm hinter der Türe. Sehr geheimnisvoll wurde die Frage gestellt, nicht wahr? »Sie sind der neue Diener, den Herr Oberältester draußen im Bade angenommen hat.« »Gewiss bin ich der. Ich soll Ihnen Grüße bestellen aus Tilsit.« »Mir aus Tilsit? Da kenne ich keine lebendige Seele. Hab mit niemand dort auf der Durchreise gesprochen, außer mit dem Postillion, der uns bis Lauchzargen fuhr.« »So? Nun, dann entschuldigen Sie, dann ist es doch wohl ein Irrtum.« Und der Geheimnisvolle wollte sich entfernen. Doch Simeon hielt ihn zurück. »Nein, Bester, nicht so rasch. Erst müssen wir versuchen, dem Ding auf den Grund zu kommen. Von wem sind denn die Grüße, die Sie mir bringen? Und wer sind Sie denn, dass ich so frei sein darf?« »Ich bin der Diligenzenführer von Tauroggen nach Riga, hin und her. Vorvorgestern, während ich in Tauroggen noch auf einen verspäteten Passagier warten musste, den Sie im Zollamte vorhatten, trat ein Jude zu mir und bat mich, wenn wir in Riga eintreffen, möchte ich Sie aufsuchen und Ihnen bestellen von Herrn Pinkus Heimann Selig Festenberger in Tilsit. Es wäre alles in Ordnung und Sie könnten Zylinderuhren beziehen, so viel Sie wollen. Silberne, goldene, Repetieruhren von jeder Sorte.« »Ich danke Ihnen. Wirklich, Herr Pinkus Heimann Selig Festenberger ist außerordentlich gütig, aber der Teufel soll mich zum Imbiss fressen wie einen Strömling, wenn ich den Namen jemals gehört habe. Was soll ich denn mit den vielen Zylinderuhren anfangen? Ich bin froh, dass ich eine erschwungen habe.« »Was Sie damit anfangen sollen, Herr Kammerdiener, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, wenn Sie nicht vielleicht von selbst darauf kommen. Ich weiß nur, dass eine schöne Zylinderuhr in Riga 50% mehr wert ist als in Leipzig oder Nürnberg oder Genf. Ich weiß nur, dass gute Geschäfte dabei zu machen sind, bei Uhren, bei seidenen Stoffen, bei feinen Batiststickereien, bei Spitzen und solchem Kram. Allerdings, der Einfuhrzoll ist auf manche Artikel höher gestellt als der mögliche Profit. Andere sind wieder ganz verboten und deshalb umso gesuchter. Da muss man denn seine Anstalten treffen, dass man sie durchbringt, an der Grenze. Und ich glaube wohl, es gibt unternehmende und geschickte Leute, die den Transport von Tilsit nach Tauroggen sicher besorgen. Hat man die Ware erst in Tauroggen? Na, und ist man erst bei der Tamoschna durch, dann wird weiter nicht mehr visitiert. Eine Diligence schon gar nicht. Verdienen mag gern ein jeder etwas, wenn es auf gerechte Weise geschieht. Aber freilich, da Sie den Herrn Pinkus nicht kennen, so wird's ja wohl ein Irrtum sein. Simeon fing an zu begreifen, um was es sich handelte. 50% Gewinn klangen in seinen Ohren hell und voll. Auch war er Rechner genug, um zu überschlagen, dass, wenn ein Drittteil dieses Gewinnes, wie billig dem Vermittler zufiele, für ihn immer noch 33 1/3 übrig blieben. Er hub also wieder an. Ich muss wohl dabei bleiben, Herrn Pinkus kenne ich nicht. Doch vielleicht sind Sie, wie ist Ihr werter Name? Stammbauer, wenn es beliebt. Vielleicht ist der Stammbauer in der Lage, mir zu eröffnen, wie eine Bekanntschaft einzuleiten wäre. Nichts leichter als das. Sie schreiben an den Juden, hier ist seine Adresse, bestellen Ware nach Belieben und Bedürfnis, je nachdem sie abzusetzen hoffen, legen das Geld bei und ich nehm's an den Spediteur nach Tauroggen mit. Das Übrige findet sich von selbst. Den Betrag für die ganze Bestellung muss ich bar beilegen. Wird nicht auf Kredit gehandelt. Später. Erst muss er Vertrauen zu Ihnen fassen. So wie Sie zu mir. Fangen Sie klein an. Nur zum Versuche. Unterdessen lernen wir uns alle besser kennen. Und dann wagen Sie einen großen Schlag. Das leuchtete Simeon ein. Er ließ Stammbauer sich jetzt entfernen, ließ sich sagen, wo er ihn antreffen könne, und begab sich rasch zu Madame Singwald, um erst den Tee zu überreichen und dann in seinem Zimmer, welches er vorsichtig abschloss, eine genaue Überzählung seines ersparten Geldes vorzunehmen. »Warum sollte ich nicht auch mein Glück im Handel versuchen?« fragte er sich beim Zählen der seit etlichen Jahren in verschiedenen Diensten gesammelten Dukaten, unter denen wirklich nur einige gestohlen waren. »Weshalb sollte ich nicht auch Handel treiben, da mich das Schicksal in eine so berühmte Handelsstadt gebracht hat? Wenn's mir so bequem gemacht wird?« Lieschen, die dicke Köchin, hatte richtig vorhergesagt. Der erste Sonntag nach ihrer Heimkehr versammelte bei Singwald eine große Anzahl Tischgäste, größer noch, als die Frau vom Hause erwarten konnte, weil plötzlich eingetretenes Regenwetter mehrere Herren ihr zuführte, die an einem schönen Tage gewiss ins Grüne geritten wären. Aber da bemerkte man keine Unruhe, keine Verlegenheit, kein eiliges Hin- und Herschießen der Leute und überhaupt nichts dergleichen, was andernorts bei ähnlichen Fällen herkömmlich ist. Mit den Augen zu winken, begnügte sich Madame Singwald. Und es lag so viel bestimmte Klarheit in diesen Winken, dass auch Simeon nicht einen Augenblick über die Bedeutung jedes Einzelnen im Zweifel blieb. Nur als der 20. Mitesser angelangt war und er dem lenksamen großen Speisetisch eine abermalige Ausdehnung zumutete, dachte er bei sich, ein bisschen viel zu servieren wird's doch geben für einen einzigen. Und ein Hilfsdiener wäre eine schöne Sache. Kaum aber hatte er es ausgedacht, als ein schwarz gekleideter, sehr anständiger Mensch erschien, sich ihm als Lohnbedienter aus der Muße zu erkennen gab, sogleich Hand anlegen half und sich in allem zu Hause zeigte. Wer hatte ihn gerufen? Wahrscheinlich auch nur ein verständlicher Augenwink der umsichtigen Hausfrau. Die Mahlzeit ging ordentlich, ohne Versehen von Simeons Seite, ihren gehörigen rigaischen Gang, vom Schälchen mit Imbiss vor der Suppe bis zu den Torten, zu welchen eine Auswahl süßer Kompotte und eingelegter Früchte gegeben wird. Da außer der Dame vom Hause keine andere anwesend war, so hatte diese den Ehrenplatz. Sonst ist es in den Ostseeprovinzen, in Riga entschieden, gebräuchlich, dass die Herren eine Seite, die Damen die entgegengesetzte der Tafel einnehmen und dass sie, anstatt wie in Deutschland bunte Reihe zu bilden, sich in zwei Linien gesondert gegenüber sitzen. Dem Fremden erscheint das im Anfang unpassend und ebenso kleinstädtisch zimperlich wie ungewöhnlich. Bei näherer Beobachtung zeigen sich große Vorteile für die Geselligkeit. Während bei uns Nachbar und Nachbarin für die Dauer einer langen Mittagstafel galeerensklavenmäßig aneinander geschmiedet sind und ihre angenehme Konversation sie entweder dem Allgemeinen entzieht oder ihr Nicht-Zusammenpassen ihnen einen langweiligen Tag bereitet, sind hier beide Reihen gezwungen, hinüber und herüber laut zu verkehren, wodurch ein eigenes Leben entsteht und isolierte Plaudereien verhindert, ja unmöglich werden. Am Singwaldschen Sonntagstisch fand heute wie immer der fröhlichste Austausch von Gedanken, Ansichten, Meinungen und Erfahrungen statt. Nicht allein merkantilisches Übergewicht wollte sich geltend machen, auch Wissenschaft, Literatur, Kunst und Leben wurden ihre Rechte teilhaftig. Der Advokat Dr. Bienemann versicherte mit Stentorstimme, man habe voll entbehrender Betrübnis dieses gastliche Haus 4 Monate hindurch geschlossen erblickt. Und ein von ihm vorgeschlagener Toast auf glückliche Wiedereröffnung wurde mit Jubel aufgenommen. Wäre auch nicht der liebenswürdige Engländer Master Hay zugegen gewesen, die Gesellschaft würde dennoch, als das Dessert abgeräumt war und Madame Singwald sich zurückgezogen hatte, bei einem Glase weißen Portwein sitzen geblieben sein. Diesen Brauch hat Rigas Kolonie von ihren britischen Mitbrüdern sich gern einimpfen lassen. In dieser Beziehung, auch im gegenseitigen Zutrinken, ist Riga Klein-London. Nur, vermuten wir, trinkt man bessere Weine als in Groß-London und der Claret ist nicht so heftig mit Sprit versetzt wie dort. Was den Portwein betrifft, dessen man in Riga froh wird, so erhebt sich die Vortrefflichkeit desselben über jede Beschreibung. Bei einem solchen saßen nun 24 wohlgesinnte Männer verschiedenen Alters, Berufes und Standes, einig in geistig geselliger Bildung, in edler Gesinnung, in aufrichtiger Anhänglichkeit an das Riesenreich, dem ihre Heimat einverleibt ist, in Anerkennung der irdischen Vorteile, die ihrem Verkehr daraus erwachsen, seelenvergnügt beisammen. Solche Stimmung begünstigt natürlich auch den Scherz, und manche Neckerei traf diesen und jenen, ohne zu verwunden, wenn sie auch ein wenig die Haut ritzte. Da ging es denn auch gegen den harmlosen Hausherrn, der seinen alten, pedantischen, vieljährigen Johann nur deshalb auf die Badereise mitgenommen habe, um ihn draußen zu begraben und an seiner Stelle einen flotten, geschniegelten und geleckten Modediener mitzubringen, der sich in diesem ehrwürdigen reichsstädtischen Hauswesen ausnehme, wie wenn er nicht hineingehörte. »Gut, dass meine Frau nicht zugegen ist«, sagte Singwald. »Für die wäre das neuer Stoff. Sie ist eine entschiedene Gegnerin meines armen Simeon. Die Feindschaft wider ihn erstreckt sich sogar bis auf ihre Zofe, die sich trotz vorgerückter Jahre noch immer Dorchen schelten lässt und vielleicht minder absprechend wäre, wenn er ihr Lieschen nicht vorzöge. Meine Frau geht so weit zu behaupten, er heiße eigentlich Simon, so steht es im Passe, und nenne sich nur deshalb Simeon, weil in unserem Kalender der Name Simeon 5-mal vorkomme, Simon jedoch nur 2 Namenstage feiern könne. Diese Ansicht fand rauschenden Beifall, aber auch vielen Widerspruch. Die Fröhlichkeit steigerte sich, als der in Frage Stehende, der samt dem Lohndiener längst das Speisezimmer verlassen hatte, herbeigerufen wurde, in eigener Person einen Kalender herbeizuholen, aus welchem sich denn ergab, dass Simon wirklich nur auf 10. April und 1. September falle, Simeon jedoch am 3. Februar, 17. März, 27. April, 24. Mai und 21. Juli mit großen Lettern verzeichnet stehe. »Werden Sie das Fest 5-mal im Jahre begehen oder 7-mal?« fragte Konsul S. in der ihm eigentümlich scharfen Weise. »Neckt mich, wie ihr wollt«, erwiderte Singwald, nachdem Simon oder Simeon sich wieder entfernt hatte. »Solang ich lebe, bin ich noch nicht so gut bedient gewesen, und ich fühle mich dem General Polyvoy, der mir den Burschen in Teplitz rekommandierte, zu wahrem Danke verpflichtet. Er ist eigentlich ein geborener Moskauer, von deutschen Eltern. Nach dem Brande haben sich die Seinigen mit ihm und anderen Kindern nach Petersburg gezogen, und da ist er denn durch viele Hände gegangen und von klein auf gleichsam zum Diener herangebildet worden. »Eine gute Schule«, sagte der Konsul, »aber doch gefährlich. Es mag ein gewandter Kerl sein, das zeigt sich. Doch vertrauen könnte ich ihm nicht. Es liegt etwas Schlimmes in seinen Zügen.« »Sie sind immer zu streng«, erwiderte Singwald. »In dem ehrlichen Simeon steckt kein Falsch. Ein bisschen lustig ist er noch. Er ist eben noch jung. In unserer Jugend waren wir wohl auch nicht sehr gesetzt, mein gütiger Konsul. Oder waren Sie?« Es wollten sich gerade einige Stimmen erheben, um für den Gefragten, und zwar im ganz entgegengesetzten Sinne, zu antworten, als Simeon wieder hereinplatzte und lebhaft ausrief, »Der Herr Professor!« »Schon, das ist ja herrlich«, entgegnete Singwald. »Nur herein und 1000-mal willkommen, meine Herren. Professor Müller, der als Lehrer der Naturwissenschaften an unsere Hochschule nach Dörpt berufen ist, dessen Bekanntschaft wir in Dresden machten, der uns versprach, auf der Durchreise einige Wochen bei uns zuzubringen und der nun sein Versprechen auf eine so liebenswürdige Weise erfüllt, dass er mir Gelegenheit gönnt, ihn meinen besten Freunden in Pleno vorzustellen. Simeon, sage meiner Frau, welche Freude unserem Hause widerfuhr, Und wenn es ihr gefällig ist, kommen wir den Tee bei ihr zu trinken. Professor Müller, schon am nächsten Tage in Singwaldshause heimisch, als ob er darin geboren wäre, wurde es bald ebenso in ganz Riga. Dies ist die Eigentümlichkeit nordischen Lebens und Treibens. Wer sie einmal kennenlernte, sehnt sich ewig danach. Und stillen, häuslich gestimmten Naturen oder auch solchen, die nach wildem Umhertreiben in weiter Welt einen Hafen des Friedens suchen, kann weder Glanz noch Geräusch Ersatz dafür bieten. Das ist und bleibt der noch lange nicht genugsam durchforschte Kontrast zwischen Süd- und Norddeutschland, der leider so häufig zu gegenseitigen Missverständnissen und zu gehässigen Anfeindungen Veranlassung gibt. Gesonderte Elemente, die im Charakter der Menschen gleich wie in klimatischen Verhältnissen wurzeln. Berlin bildet gewissermaßen die Scheidewand und sagt deshalb, weil es sozusagen weder warm noch kalt ist, dem Fremden am wenigsten zu. Auch die Größe der Stadt ist hinderlich. Darüber hinaus wird der Unterschied schon ausgesprochener. In Königsberg zeigen sich die Vorteile, welche aus den Nachteilen eines achtmonatigen Winters aufblühen, wie Blumen aus dem Schnee, in ihrer vollen Bedeutung für Familienleben, geistige Geselligkeit und wahrhaft häusliche Freuden. Da gibt es bald keine Gäste, keine Fremde mehr, da kennt man nur Hausfreunde. Wie viel entschiedener ist es in Riga? Professor Müller warf sich mit der ganzen Lebendigkeit eines gemütvollen, geistreichen Südländers in diese behaglichen Zustände und suchte, klug genug in den Sanddünen und Nadelholzwäldern keine Bergstraße zu verlangen und kein Heidelberger Schloss, Entschädigung beim Anblick des mächtigen Stromes, der tiefen, melancholisch flüsternden Föhrenheiden, der mit immergrün umkränzten blauen Landseen, des weiten, von Schaum bespülten Strandes. Noch lag der Sommer in voller nordischer Reinheit und Dauer auf den sanft hügeligen Flächen, wie wenn er gar nicht scheiden wollte. Täglich wurden Ausflüge gemacht, an den Stiensee, an den Strand, wo freilich die Badegäste schon sehr dünn geworden, nach Mietau hinüber zu den Freunden, und den Beschluss der fröhlichen 14 Tage sollte eine Fahrt nach Dünamünde machen, um die Festung und den Leuchtturm zu sehen, an welch letzteren sich für den Sohn der Binnenströme poetische Bilder und Anschauungen knüpften. Man legte bei einem unnatürlich schwülen Septembertage die etlichen Meilen nach Bolderar, von 4 kräftigen Lohnpferden gezogen, trotz aufgewühltem Sandwege rasch zurück und hielt dort vor dem erträglichsten Gasthause. Denn in Bolderar, seinem Hafenörtchen, sind eigentlich alle Gebäude Matrosenkneipen und die weibliche Bedienung derselben allerdings mehr auf Teerjacken als auf Einspruch rigaischer Oberältestinnen berechnet, hieß den Kutscher seine Pferde versorgen und gab Simeon den Auftrag, Mäntel und Lebensmittel zu bewachen und dafür Sorge zu tragen, dass nach der Rückkehr vom Leuchtturm eine nahrhafte Kollation bereitstehe. Dann machten sich Singwalds mit ihrem lieben Gaste wohlgemut auf. Im Vordünamünde, welche sie durchwandern mussten, begegnete ihnen der Kommandant desselben, der brave Obrist Manderstjern, der den Freunden aus Riga allerdings nur eine Hand entgegenstrecken konnte, aus dem einfachen Grunde, weil ihm die andere samt dazugehörigem Arme auf irgendeinem Schlachtfelde abhanden gekommen war, an dessen herzlicher und wohlgemeinter Begrüßung aber dennoch niemand zweifelte. Er gab ihnen, da er selbst durch Amtsgeschäfte verhindert war, sie zu begleiten, einen von zahllosen Ehrenzeichen bebänderten eisgrauen Unteroffizier als Führer mit, einen jener in allen Klimaten gebräunten, eisenfesten, uralten Krieger, wie sie vorzüglich in der russischen Armee so groß, ernst, gehorsam, willenlos und unerschütterlich zu sehen sind. Dieser schritt wie ein Turm vor ihnen her, und Singwald in lustigster Laune äußerte, der Kerl eine brennende Kerze auf seine Mütze stecken wollte, könnten wir behaupten, ein Leuchtturm gehe den anderen zu besuchen. Sie gingen den schmalen Damm entlang. Vor ihnen lag der rigaische Meerbusen unter einem klaren, hellen Himmel, an dessen äußerster Grenze nur ein kaum sichtbares, graues Gewölke hing. Der Unteroffizier wies darauf hin, schüttelte sein Silberhaupt und sagte, »Nix gut, Sturm«, und förderte seine Schritte. »Gott beschütze«, sprach Madame Singwald, der dies raschere Tempo Seufzer entlockte, »bis daraus ein Sturm wird, der uns trifft, sind wir wohl dreimal wieder zu Hause. Das Wölkchen hat ja Platz in meinem Strickbeutel.« Müller stimmte bei. »Sage das nicht, meine Beste«, wendete der Oberälteste ein. »Ums Meer herum herrschen ganz eigene Gesetze. Wir wollen doch nicht unnütz trödeln. und sie griffen schärfer aus, ohne auf die Seufzer der wohlbeleibten Dame zu achten. Die Besichtigung des Leuchtturmes mit seinen inneren Vorkehrungen nahm einige Zeit weg. So begab es sich denn, dass sie, den Turm verlassend und ins Freie hinaustretend, die gering geschätzte kleine Wolke am fernen Horizonte bereits zu einer weit ausgedehnten dunkelgrauen Decke angewachsen fanden, die den halben Gesichtskreis einnahm. Doch, meinte Madame Singwald, bis nach Riga kommen wir schon noch trocken, und dann kann's losgehen. Täuscht mich nicht alle, so geht es schon los, sprach der Professor. Und ehe er diese wenigen Worte vollendet, war kaum noch ein Drittteil des reinen Himmels zu sehen. Aber auch dieses verschwand hinter undurchdringlichen Wolken, bevor noch Singwald seiner Gattin den guten Rat erteilen konnte, ihr Kleid aufzuschürzen. Den ersten einzelnen Tropfen, die wie Taubeneier groß herabgefallen waren, folgte nun in geraden, regelmäßigen Strömungen ein Wasserguss, dessen Gewalt binnen einer Minute durch jegliches Stück ihrer Anzüge drang und heftig wie er Eingang gefunden seinen Ausgang suchte. Der vor einer Stunde staubdürre Pfad des Dammes verwandelte sich in einen Sumpf. Nur wenige Schritte voneinander sahen sie sich eines das andere nicht mehr, und Singwald machte mit aller Anstrengung seiner Stimme den Vorschlag, sie möchten, wie Kinder, wenn sie aus der Schule laufen, Schlange spielen und ein jeglicher seines Vorgängers Rockzipfel anfassen. Den Kopf der Schlange sollte der Unteroffizier bilden und sie leiten, damit sie nicht durch einen Fehltritt vom Damme herab ins Wasser gerieten. Der Unteroffizier brachte sie auch richtig bis ins Fort Dünamünde. Von hier war er ausgesendet, hierher lieferte er sie noch lebendig, so weit ging seine Parole. Was weiter aus ihnen würde, war nicht seine Sache. Er verschwand, als ob die Erde ihn verschlungen hätte. Und die Verlassenen bewegten sich auf gutes Glück zur Festung hinaus, wobei dem Professor sein angeborener Ortssinn gut zustatten kam. Der Verdruss über das unfreiwillige Bad hatte bei allen dreien ohnehin nur so lange angehalten, als sie sich noch törichte Mühe gaben, irgendetwas von ihrer Kleidung zu schützen. Seitdem sie sich in ihr Schicksal gefunden, waren sie sämtlich geneigt, die komische Seite der Lustpartie in Erwägung zu ziehen, weshalb sie unter lautem Lachen in Boldera anlangten. Doch da wendete sich das Blatt noch einmal. Die erwarteten Anstalten zur ersehnten Bewirtung mangelten, dem sie übertragen gewesen fehlte. Kein Simeon war vorhanden. Die Mädchen im Gasthause erzählten, der junge Herr habe gerade angefangen, sich mit ihnen zu unterhalten. Da sei eine alte Frau vorübergegangen, die ein kleines Blockhäuschen draußen am Strande in den Sanddünen besitze, wo Schiffer von geringeren Fahrzeugen bisweilen Unterkunft nehmen. Diese Frau scheine er zu kennen, denn er habe hinter ihr hergerufen, »Wo kommen Sie denn her?« und sei ihr danach gefolgt. Als sie ihn erkannt, habe sie große Freude gezeigt. Wahrscheinlich sei er mit ihr in ihr Häuschen gegangen. Und wenn ihn da drin der Guss überrascht habe, könne er jetzt beim besten Willen nicht zurück, weil ringsherum alle Niederung überschwemmt sei. »So ist er wenigstens entschuldigt, wenn auch nicht gerechtfertigt«, hub Singwald an. »Aber jetzt, ihr Leute, starken Kaffee herbei. Nehmt die Flaschen aus ihrem Futterale und kocht uns einen Glühwein so heiß wie Karlsbader Sprudel. Ehe wir die Rückfahrt antreten, müssen wir von innen brennen, damit wir auswendig dampfen. Es wird sein wie in der russischen Badestube. Meinen Sie nicht auch, Professor?« »Ich meine«, sagte Müller, »wir haben von Glück zu sagen, wenn Ihre Frau Gemahlin nicht schwer erkrankt nach dieser furchtbaren Durchnässung. Wo denken Sie hin? Jetzt bin ich schon wieder bei Wege. Ein Gewitterregen schadet nicht. Der ist wie ein Schwefelbad. Und die nassen Kleider, was sind sie anders als Gräfenberger Leintuchumhüllungen, die jetzt modern sind? Man muss nur verhindern, dass Zugluft daran kommt. Geben Sie mir meine wattierte Enveloppe, meinen Schal, nehmt ihr Männer eure Mäntel, schützt euch gegen den Wind, heizt euch ein mit Weine, ich will's mit Kaffee tun, dann wohl verpackt in die Kutsche, und wenn wir in Riga aussteigen, rauchen wir über die Treppen hinauf wie drei wandelnde Kohlenmeiler, dann ins Bett bis über die Ohren, und morgen früh stehen wir um 10 Jahre jünger auf, was mir gar nicht schädlich sein wird, und meinem guten Singwald auch nicht. Wo die Frauen, vorzüglich Ältere, einen Unfall mit heiterem Sinne wegzuscherzen verstehen, kann bei Männern kaum der Missmut aufkommen. Müller und Singwald versicherten, den duftig gewürzten Glühwein schlürfend zu wiederholten Malen, dass dieser Nachmittag der ergötzlichste ihres 14-tägigen Umherschweifen sei. Und als sie Boldera verließen, dachten sie des weggeschwemmten Simeon gar nicht mehr. Bei später Nacht, die nur bisweilen von Blitzen erhellt wurde, langten sie glücklich, wenn auch nicht ohne Gefahr, vielleicht in ausgetretene Wässer zu geraten, vor ihrem sicheren Hause an, wo Isaac, Dorchen, Lieschen und andere Dienstboten ängstlich ihre harrten. Isaac, sehr zufriedengestellt, dass man seinen wohlgepflegten Pferden die schwere Anstrengung nicht zugemutet, Dorchen, boshaft lächelnd über Simeons Ausbleiben, Lieschen, teilnehmend und ängstlich fragend, was aus ihm geworden. Doch das mag er ihr selbst entdecken, soweit er es für nötig findet, sie in seine Privatverhältnisse einzuweihen. Denn mit Tagesanbruch meldete er sich, im eigentlichsten Sinne nass wie eine gebadete Katze. Der Herrschaft berichtete er, dass er am Strande eine Muhme seiner verstorbenen Mutter gefunden habe, die dort eine kleine Schenke halte. Er bat flehentlich um Verzeihung, die ihm denn auch in Anbetracht aller von ihm ausgestandenen Fährlichkeiten durchaus nicht vorenthalten wurde. Zu Lieschens Freude, zu Dorchens Verdruss. Mit diesem letzten heftigen Ungewitter hatte der Sommer Abschied genommen. Einen Herbst nach unseren deutschen Begriffen mit seinen goldenen Tagen und schwebenden Altweibersommern und bunten Blättern und schwellenden Früchten kennt man dort kaum. Als Professor Müller nach Dörpt abreiste, raschelte schon dürres Laub über die Landstraße und der Winter stand vor den Toren. Doch lange blieb er nicht draußen, er stellte sich bei Zeiten ein. Und Riegers Hausfrauen empfingen den alten wohlbekannten Gast gut gerüstet, ausgestattet mit allem, was ihn zähmt, unschädlich macht, ja, was ihm Reize abgewinnt, die er eben nur im Norden entfaltet, wo man auf sein längeres Verweilen eingerichtet ihm entgegenruft, komme nur, schüttle nur deine Schneemassen über uns, je mehr, desto besser, baue nur deine Eisblöcke auf, je fester, desto schöner, sie werden uns ebenso viel brücken, schnaube nur, drohe nur, wir sind auch da, und wir wollen schon miteinander fertig werden. Dies dachte auch Madame Singwald. Ihre reichen Vorräte waren in bester Ordnung. Die großen Keller voll des schönsten, gesundesten Buchenholzes, die kleinen Keller bargen köstliche Weine, des Herrn Oberältesten Geschäfte gingen gut, Friede im Lande, Friede im Hause, Freundschaft und angenehmer Umgang die Fülle. Und sogar an Simeon hatte sie sich nach und nach gewöhnt, war ihm wenigstens nicht mehr feindselig gesinnt, lobte seine Aufmerksamkeit für Singwald und ermahnte Dorchen auch von ihrer Abneigung wieder den jungen Menschen zu lassen. Sie hatte nichts dagegen, dass eine Muhme, wenn sie von Boldera nach der Stadt kam, ihn bisweilen besuchte und erlaubte gerne, dass Lieschen die Ermüdete mit mancherlei Überfluss der stets gefüllten Küche beschenkte. Dorchen behauptete zwar, die bolderasche Muhme habe auch ein sehr verkniffenes Gesicht und es wäre ihr ebenso wenig zu trauen wie dem Simeon. Doch Lieschen wurde dadurch nicht angefochten, sondern murmelte nur, »Hei, allen beiden kann er nicht Schönheiten sagen, eine von uns zweien muss zu kurz kommen.« Und ich bin doch die Jüngere.